Flugkatze in Not. Captain Tollpatsch und Marshall waren schon seit dem frühen Morgen in den Bergen unterwegs. Was für ein prächtiger Tag, um die putzigen Piepmätze zu bestaunen. Ich finde Vögel beobachten toll. Also, um das flatternde Federvieh hervorzulocken, muss man pfeifen. Wahnsinn, das klappt ja wirklich. Sofort flatterten kleine Vögel um den Käpt'n herum. Aber ich weiß nicht, wie pfeifen geht. Ach, das ist ganz einfach. Lippenspitz machen und pusten. Bei Marshall klappte das aber nicht. Nur ein Reh steckte seinen Kopf aus einem Gebüsch. Hoppla, bei mir kommt nur so ein Pusten raus. Wie ein Pfeifen klang das wirklich nicht. Haben Sie das gehört? Ist das ein Vogel? Das Geräusch kam aus der Richtung des kleinen Sees, der vor ihnen lag. Oh, es ist ein Biber! Der so heftig mit seinem Schwanz aufs Wasser schlug, dass die beiden klitschnass wurden. Auch Bürgermeister Besserwisser hatte an diesem Morgen mit Wasser zu tun. Und mit seinen nackten Füßen. Jetzt aber mal flott, Chaoskätzchen. Die Socken waschen sich nicht von selbst. Drei der Kätzchen standen vor einer großen Schüssel. Und das vierte schüttete nun mehr Waschmittel hinein. Als die erste Socke sauber war, tauchte das fünfte Kätzchen sie in eine weitere Schüssel. Eine mit klarem Wasser. Und wusch sie aus. Dann übernahm das Flugkätzchen und zog die nasse Socke zum Trocknen einfach hinter sich her. Schneller! Meine Füße sind eiskalt und ich brauche schnellstens trockene Socken. Doch da landete die Socke bereits auf seinem Kopf. Aber der Bürgermeister übersah die Pfütze vor seinen Füßen, rutschte aus und landete nun selbst in der Waschschüssel. Seht euch an, was ihr gemacht habt. Jetzt muss die Socke noch einmal trocken werden. Also griff sich die Flugkatze die nasse Socke ein zweites Mal und sauste wieder durch die Luft. Bis irgendetwas sie bremste. Ein kleines gelbes Adlerküken hatte sich die andere Seite der Socke geschnappt und zerrte daran herum. Das Kätzchen ließ los. Ein zweites Küken kam angeflattert und gemeinsam flogen sie mit der Socke davon. Marshall und Captain Tollpatsch waren mittlerweile wieder trocken. Ich lerne nie, wie man pfeift. Keine Sorge, irgendwann kannst du's. Doch Marshall hörte gar nicht mehr zu. Sehen Sie mal, zwei Babyadler. Und was für ein Vogel ist das? Ich glaube, das ist Bürgermeister Besserwissers fliegendes Flauschkätzchen. Das Kätzchen flog den kleinen Adlern, die die Socke fest in ihren Schnäbeln hielten, bis zu ihrem Nest hinterher. Prallte aber an der gespannten Socke ab, verlor das Gleichgewicht und landete auf dem Ast eines Baumes, der in der Felswand wuchs. Wow, der kleine Baum hat es gerettet. Kätzchen, komm runter! Die Adlermama wird sauer, wenn sie dich in der Nähe ihrer Küken findet. Los, beeil dich! Flieg runter zu uns! Das klappte aber nicht. Es steckt fest. Ich rufe lieber die... So ein Mist. Mein Handy hat bei der Biberdusche den Geist aufgegeben. Meine Hundemarke ist vollgespritzt. Die geht auch nicht mehr. Ich lauf dann mal los und hol Ryder. Marshall flitzte sofort los Richtung Einsatzzentrale, wo seine Freunde Ball spielten. Klasse, ausgewichen. Marshall! Sie waren ziemlich verwundert, als sie Marshall entdeckten, der ganz außer Atem war. Ryder, eins von den Kätzchen vom Bürgermeister braucht unsere Hilfe. Wir kümmern uns darum. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Sofort ließen die Fellfreunde den Ball liegen und stürmten los. Nicht so schnell. Wartet auf mich. Marshall spitzte die Lippen. Ich hab's geschafft. Ich kann pfeifen. Und zwar so gut, dass einige Vögel angeflogen kamen und um seinen Kopf herumflatterten. Das kitzelt. Bis er stolperte und auf allen Vieren in den gläsernen Fahrstuhl kugelte. So was. Andere sehen Sterne und ich sehe Vögel. Der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung und brachte die Fellfreunde hinauf ins oberste Stockwerk. Unterwegs schlüpften alle in ihre Einsatzanzüge. Und als sie oben ankamen, stand Ryder bereits vor dem großen Bildschirm. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Freunde, ein Kätzchen von Bürgermeister Besserwisser hängt an einer Felswand fest. Nur ein kleines Stück unter einem Adlernest. Und wenn die Adlermama wiederkommt, denkt sie vielleicht, es will ihren Küken was tun. Ganz genau. Und darum brauchen wir Marshall. Du fährst die Feuerwehrleiter aus, kletterst hoch, befreist das Kätzchen und bringst es runter. Marshall macht's. Und Chase, du musst uns mit deinem Megafon Bescheid sagen, wenn die Adlermama angeflogen kommt. Das Kätzchen hat keine Katzenmarke, aber mit dem Megafon kann es dich trotzdem hören. Das ist ein Fall für Chase. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Marshall und Chase rannten zu der großen Rutsche und sausten zu den Garagen hinunter, wo ihre Fahrzeuge standen. Schnell überprüften sie noch einmal ihre Ausrüstung, während Ryder sein Quad startklar machte. Dann machten sie sich auf den Weg zum Berg, wo Captain Tollpatsch sich nicht von der Stelle gerührt hatte. Das kleine Flauschkätzchen steckt da oben fest. Wir müssen heute besonders schnell machen. Leiter hoch! Sofort fuhr der kleine Feuerwehrhund die große Leiter aus und kletterte sie hinauf. Megafon! Jetzt war Chase an der Reihe. Keine Spur von der Mama. Die Luft ist rein. Das war gut, denn das Flugkätzchen saß immer noch fest. Ich bin hier, um dich zu befreien. So. Im Nu hockte das Tierchen auf seinem Helm. Jetzt klettere auf meinen Rücken und dann gehen wir zusammen runter. Hey, ich hab nicht draufgesagt, sondern runter. Das Kätzchen flog aber lieber wieder zum Nest hinauf. Willst du denn gar nicht gerettet werden? Nein. Marshall schaute der Flugkatze nach und verlor dabei das Gleichgewicht. Wahrscheinlich nicht. Nichts passiert. Dem Kätzchen auch nicht. Seine Flügel waren wohl doch nicht kaputt. Aber es fliegt viel zu nah an das Nest. Wir müssen es da unbedingt wegholen. Ich hab eine Idee. Sieh mal, ein köstliches Tintenfischleckerli. Lecker, lecker, lecker. Doch darauf hatte das Kätzchen anscheinend keinen Appetit. So ein Mist. Ich glaube, es wird Zeit, Verstärkung aus der Luft anzufordern. Das Flugkätzchen und die Adlerküken hopsten im Nest um die Socke herum, als Sky in ihrem Hubschrauber angeflogen kam. Ich bin da und hab alles im Auge. Sehr gut, dann lass den Rettungsgurt runter. Hallo Kätzchen, mach dir den Gurt um, dann bring ich dich wieder runter. Aber das Kätzchen flog lieber selber um das Nest herum. Kätzchen, das ist überhaupt nicht witzig. Bestimmt kommt die Adlermama bald wieder. Oh, und ich habe keine Lust, hier oben zu sein, wenn sie auftaucht. Sky landete auf dem Felsen direkt neben dem Nest. Bitte, kleines Kätzchen, du darfst auch neben mir sitzen. Dazu hatte das Kätzchen aber keine Lust. Und auch die beiden Adlerküken flogen jetzt los. Jetzt spielen sie miteinander. Oh, oh. Doch eines der Küken hatte sich überschätzt. Der kleine Adler hat keine Kraft mehr. Schon fiel er wie ein Stein zu Boden. Sky, rette das Küken. Alles klar. Puff, Flügel. So schnell sie konnte, sauste Sky dem Küken hinterher. Und erwischte es in letzter Sekunde. Ja! Ja! Super gemacht! Bürgermeister Besserwisser suchte unterdessen überall in der Abenteuerbucht nach seinem Kätzchen. Einen schönen guten Tag, Herr Bürgermeister. Ist alles in Ordnung? Nein, Herr Pfeffer, es ist nicht alles in Ordnung. Ich vermisse ein Kätzchen. Und jetzt bin ich gezwungen, in diesen fürchterlichen nassen Socken herumzulaufen. Verwundert schaute der kleine Alex Bürgermeister Besserwisser an. Ärgern Sie sich mehr darüber, dass Ihre Socken nass sind, als dass ein Kätzchen weg ist? Unsinn, mein Freund. Ich liebe dieses Kätzchen. Ich bin schon ganz krank vor Sorge. Das hörten die anderen Kätzchen gern. Und ich wäre wirklich sehr dankbar, wenn ich das kleine Fellknäuel wiederfinden würde. Dass ich sogar die Wäsche alleine waschen würde. Tatsächlich? Hierher, Mietz! Mietz! schön hier bleiben und auf eure Mama warten. Sky hatte das Adlerküken unterdessen zurück in sein Nest gebracht, wo das andere schon wieder mit der Flugkatze an der Socke herumzerrte. Sie kommt bestimmt bald nach Hause. Eure Mama hat einen riesengroßen Schnabel und kann unheimlich schnell fliegen. Vielleicht konnte sie das Kätzchen so aus dem Nest bekommen. Und sie macht sich immer Sorgen, dass euch jemand wehtut. Darum kann sie Besuch nicht leiden. Kein Besuch! Aber niemand hörte ihr zu. Denn die Küken und die Katze zerrten so sehr an der Socke herum, dass diese aus dem Nest fiel und genau auf den Augen von Chase landete. In der Gegend wird es aber früh dunkel. Es ist nicht dunkel. Du hast eine Socke auf der Nase. Schnell warf Chase die Socke in Marshalls Feuerwehrauto. Jetzt weiß ich auch, woher der Geruch kam. Und warum ich das nicht gesehen habe. Ein Schatten näherte sich. Achtung, die Adlermama kommt. Sofort sprang das Flugkätzchen aus dem Nest und flatterte hinunter zur Paw Patrol. Deshalb bemerkte Sky nicht, wie eines der Küken übermütig in ihren Hubschrauber sprang. Das Kätzchen haben wir. Du musst jetzt ganz schnell da weg. Alles klar. Es war schön mit euch, aber ich bin der Flughund. Sky flog los. Puh, das war knapp. Und der Adler hinter ihr her. Oh, oh. Oh. Der Adler kam näher und näher. Oh. Oh. Sky versuchte, ihn zwischen den Bäumen abzuhängen. Vergeblich. Ich weiß nicht, warum der Adler mich verfolgt. Es sei denn... Ein kleiner Schnabel tauchte neben ihr auf. Es ist deinetwegen. Ich könnte Hilfe brauchen. Alles klar. Wozu konnte Marshall schließlich pfeifen? Er machte seine Sache so gut, dass sogar die Adlermama davon angelockt wurde. Das ist meine Chance. Also, Kleiner, halt dich fest. Gleich bist du wieder zu Hause. So schnell wie möglich brachte Sky das Küken zu dem anderen ins Nest zurück und war wieder weg, als nun auch die Mama angeflogen kam und die drei sich glücklich aneinander kuschelten. Auf Wiedersehen! Ein super Flug, Sky! Und du hast ganz toll gepfiffen, Marshall! Bald darauf machte sich die Paw Patrol auf den Rückweg. Mein Flauschkätzchen! Zur großen Freude von Bürgermeister Besserwisser. Danke, dass ihr es wiedergebracht habt. Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Aber man muss sich auch helfen lassen. Jetzt sind wieder alle da und ihr könnt die Wäsche zu Ende waschen. Ich meine natürlich, ihr könnt zusehen, wie ich die Wäsche zu Ende wasche. Warten Sie, Bürgermeister, das hätte ich doch fast vergessen. Ich habe Ihre Socke gerettet. Marshall warf dem Bürgermeister die Socke zu. Na toll, noch mehr Wäsche, die ich waschen muss.